Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News vom 10. Januar wurde es auf frischer Tat erwischt, dass die Soldaten der in Südkorea stationierten 2. Division der USA per Militärpost vom amerikanischen Bundesstaat Kalifornien aus die Rauschgifte einschmuggelten, die auf einmal an 130.000 Menschen dargereicht werden können.